Erster, es wird schlimm sein für die stolzen Leute in Ephraim, die viel trinken. Ihr schöner Schmuck wird wie eine welkende Blume sein. Sie leben auf dem Berg im fruchtbaren Tal. Zweiter, der Herr hat einen starken Mann bereit. Dieser Mann wird kommen wie ein Hagelsturm. Er wird sie wie eine Flut zu Boden werfen. Dritter Mann wird die stolze Krone der Betrunkenen in Ephraim mit Füßen treten. Vierter, die welkende Blume, ihr schöner Schmuck auf dem Berg, wird wie eine frühe Feige sein. Jemand sieht sie und isst sie sofort. Fünfter, an diesem Tag wird der Herr, der Gott der Heere, eine schöne Krone sein. Er wird ein schöner Kranz sein für die Menschen, die von seinem Volk übrig bleiben. Sechster, er wird den Richtern einen guten Geist geben. Er wird den Kämpfern Kraft geben, damit sie die Feinde vom Tor wegtreiben. Siebter, aber auch diese Leute sind betrunken vom Wein. Priester und Propheten sind betrunken und verwirrt. Sie sehen nicht klar und können nicht richtig urteilen. Achter, alle Tische sind voll von Erbrochenem. Es gibt keinen sauberen Platz mehr. Neunter, wen will er etwas lehren? Wem will er seine Botschaft erklären? Soll er kleine Kinder lehren, die gerade keine Milch mehr trinken? Zehnter, sie sagen, Regel auf Regel, Linie auf Linie. Ein wenig hier, ein wenig da. Elfter, ja, der Herr wird zu diesem Volk mit fremden, unverständlichen Worten reden. Zwölfter, er hat zu ihnen gesagt, hier ist Ruhe. Gebt den Müden Ruhe. Hier ist Erholung. Aber sie wollten nicht hören. Dreizehnter, darum wird das Wort des Herrn für sie so sein. Vierzehnter, hört das Wort des Herrn, ihr Spötter. Ihr macht Spottlieder über das Volk in Jerusalem. Fünfzehnter, ihr habt gesagt, wir haben einen Bund mit dem Tod gemacht. Wir haben ein Abkommen mit der Unterwelt geschlossen. Eine große Flut wird kommen, aber sie wird uns nicht erreichen. Wir haben Lügen als Schutz benutzt. 16. Darum sagt der Herr Gott, ich habe auf dem Berg Zion einen wichtigen Stein gelegt. Es ist ein geprüfter, wertvoller Eckstein. Er ist eine sehr feste Grundlage. Wer daran glaubt, wird sicher sein. 17. Ich werde Recht als Messschnur benutzen. Gerechtigkeit wird mein Lot sein. Hagel wird euren Schutz aus Lügen zerstören. Wasser wird eure falsche Burg wegspülen. 18. Euer Vertrag mit dem Tod wird ungültig sein. Euer Abkommen mit der Unterwelt wird nicht gelten. Wenn die große Flut kommt, wird sie euch zerstören. 19. Jedes Mal, wenn die Flut kommt, wird sie euch packen. Sie wird jeden Morgen kommen, Tag und Nacht. Es wird schrecklich sein, diese Lehre zu bekommen. 20. Das Bett wird zu kurz sein, um sich darauf auszustrecken. Die Decke wird zu klein sein, um sich darin einzuwickeln. 21. Der Herr wird aufstehen, wie am Berg Perazim. Er wird wütend sein, wie im Tal bei Gibeon. Er wird sein ungewöhnliches Werk tun. Er wird seine seltsame Aufgabe erfüllen. 22. Spottet nicht, damit eure Fesseln nicht noch fester werden. Ich habe vom Herrn, dem Gott der Heere, gehört. Er hat beschlossen, die ganze Erde zu zerstören. 23. Hört gut zu, was ich sage. Passt auf und hört meine Worte. 24. Pflügt ein Bauer immer nur, um zu säen? Lockert er immer nur den Boden und bearbeitet seinen Acker? 25. Nein. Wenn er den Boden glatt gemacht hat, streut er Dill und sät Kümmel. Er pflanzt Weizen, Gerste und Dinkel an den Rändern. 26. Sein Gott hat ihn das Richtige gelehrt. Sein Gott hat ihn unterrichtet. 27. Man drischt Dill nicht mit einem Dreschschlitten. Man fährt auch kein Wagenrad über Kümmel. Man klopft Dill mit einem Stab und Kümmel mit einem Stock. 28. Zerstört man das Getreide für Brot? Nein. Man drischt es nicht immer stark. Man fährt auch nicht immer mit dem Wagen und den Pferden darüber. Man zerstört es nicht. 29. Auch das kommt vom Herrn, dem Gott der Heere. Er hat wunderbare Pläne und großes Wissen.